Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen beim Hörsaal mit Hans-Jürgen Bartsch. Wo seid ihr gerade? In der Heimat? In einer fremden Heimat? Im falschen Film? Wo gehört ihr hin? Wohin nicht? Wie fühlt ihr euch in Raum und Zeit? Heimat ist an Raum und Zeit gebunden, erklärt euch heute Alfred Hirsch. Heimat ist in mancherlei Hinsicht ein belastetes und beladenes Wort. Es ist ein Ort, an dem Menschen in Geschichten und symbolische Ereignisse verstrickt sind. Heimat ist das, wovon die anderen reden. Heimat ist zweifelsfrei anderes und mehr als nur der Ort der Geburt oder Herkunft. Die Entdeckung einer fremden Welt erst lässt mich die Sprache und den Ort meiner Heimwelt erfahren. Sich nirgendwo mehr zu Hause zu fühlen, kann ein Schutz gegen enttäuschtes Vertrauen sein. Und Heimat ist an eure Sprache gebunden, sagt unser Philosoph gleich in seinem Vortrag. Wenn ich jetzt Moin Moin sage, was ich gar nicht im richtigen Dialekt kann, dann zucken die Ohren von euch Norddeutschen. Und wenn ich Servus oder Grüß Gott sage, was ich natürlich auch nicht so kann wie ihr Einheimischen im Süden, dann merken die Bayern auf. Nirgendwo ist die Dichte der Dialekte so stark ausgeprägt wie in Deutschland, weil wir bekanntlich aus der Kleinstaaterei kommen, nicht wie die Grande Nation oder die Engländer etwa. Es sind nicht immer nur die Wortbegriffe, die Sprache und Heimat prägen, es ist auch die Grammatik wie im Ruhrpott, gib mich den Becher. Oder die Aussprache, der Sauerländer sagt oft Getz statt Jetzt. Oder das hier. Im Siegerland und Westerwald wird das R gerollt. In Rennerode an der Ritzeruden Friedenbude rechts rum. Heimat eben für den, der da wohnt, wo so gesprochen wird. Und wenn nicht? Fremde Heimat. Unter diesem Vortragstitel sprach der Philosoph Alfred Hirsch am 13. November 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einladung, hier in der Kreuzeskirche sprechen zu dürfen. Ein wunderbarer Ort, um über das Thema, um das es mir heute gehen wird, nachzudenken und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich habe meine Überlegungen in vier Teile unterteilt. Ich beginne mit einer kurzen Einleitung. Das Thema fremde Heimat steht über diesen Überlegungen. Ich hoffe oder wünsche mir, dass Sie am Ende diesen Titel auch mit Inhalt füllen werden. Wenige Jahre nachdem Hannah Arendt den nationalsozialistischen Verfolgern entkommen war, schrieb sie 1943 in New York in dem Aufsatz Wir Flüchtlinge, Zitat, wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden. Wir haben unsere Verwandten in den politischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt. Zitat Ende. Wenige Jahre zuvor war sie von den französischen Behörden, nachdem sie bereits 7 Jahre in Frankreich auf der Flucht gelebt hatte, im französischen Internierungslager Gurs interniert worden. Aus diesem gelang ihr nach einem Monat Haft die Flucht. Sie verbrachte darauf mit ihrem Mann noch einige Zeit versteckt in Südfrankreich. Anschließend gelang ihr mit Hilfe von Varian Frey, ein Beauftragter des amerikanischen Jewish Committee, die Emigration über Lissabon in die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier verbrachte sie zunächst einige Wochen im Übergangslager auf der Einwandererinsel Ellis Island vor New York. Sie hatte nichts mehr außer ihrem bloßen Menschsein, wie sie später in einem theoretischen Zusammenhang eine solche Situation von Menschen beschrieb, die ihrer Staatsangehörigkeit beraubt worden waren. Staatenlos wurden all jene, denen man die Staatsbürgerschaft und mit dieser jegliches Recht auf Rechte genommen hatte. Besonders das Recht, irgendwo sein und bleiben zu dürfen, wurde den Displaced Persons genommen. Ein Mensch, eine Person, der Status Displaced zugewiesen wurde, wurde in ein Nirgendwo und an einen Ort verdrängt oder vertrieben, der konkret in Lagern, Übergangszonen oder einem Niemandsland zwischen Grenzen wurde und wird. Das englische Displaced oder Displacement weist in seiner Wörtlichkeit auf diesen eigenartigen Zustand hin, denn es heißt so viel wie entorten, von Orten überhaupt entfernen und jeglichen Ort und Raum nehmen. Nun klagt Hannah Arendt in dem aufgeführten Zitat aus Wir Flüchtlinge keineswegs über den Verlust der ihr gut vertrauten Heimat Deutschland und der Städte Hannover, Königsberg oder Freiburg, in denen sie ihre Kindheit und Studienzeit verbracht hatte. Vielmehr beschreibt sie die Exilierung als Verlust des Berufes, der Sprache, der Verwandten und der Freunde. Dies ist kein Zufall, denn mit bitterer Ironie geißt sie die Überangepasstheit und Assimilation im jeweiligen Gastland. Beheimatung und Verortung scheinen ihr unmöglich. Und doch stimmt sie nicht in den Tenor derjenigen ein, die Vertreibung und Exilierung als Bestimmung des Judentums im 20. Jahrhundert betrachten. Denn nicht wenige Autoren sahen in der Heimatlosigkeit des Judentums eine sehr alte Tradition wieder aufleben. Die eine ganz eigene Form der Skepsis und Distanz gegenüber dem jeweiligen Ort und ihrer räumlichen Lebenswelt begleitet hat. In der Heimat fremd zu sein, gilt diesen nicht selten als Wesen ihrer Existenz. Oft geht es um ein sich Einfinden in seine oder in eine Heimatlosigkeit, die nicht selbst gewählt, nun aber offensiv angenommen und intellektuell ausgeformt wird. So schreibt Hans Sahl in seinem Aufsatz Gast in fremden Kulturen: Ich bin ein exterritorialer Mensch geworden. Ich habe einen Pakt mit der Fremde geschlossen. Ich kann nicht mehr ohne sie leben, ohne dieses Gefühl, nicht ganz zu Hause zu sein. Ein Gast in fremden Kulturen, ein Reisender zwischen Abfahrtszeiten. Zitat Ende. Sahl bejaht die Exterritorialisierung und die mit ihr einhergehende Existenz zwischen den Kulturen. Sich nirgendwo mehr zu Hause zu fühlen und zu wissen, kann ein Schutz gegen enttäuschtes Vertrauen sein. Denn in der Verfolgung gilt es, sich vor neuerten Heimatverlust psychisch zu wappnen. Nicht wenige zerbrachen ja an Verfolgung und Vertreibung. Stefan Zweig war einer von ihnen. Er sah keinen Ausweg in der Fremde und schrieb, er sei vom heimatlosen Wandern erschöpft, kurz bevor er sich in Brasilien das Leben nahm. Die Unmöglichkeit der Heimkehr und das Empfinden einer tiefen Erschöpfung, den Weg, eine neue oder andere Heimat nicht mehr weitergehen zu können, war für Zweig Grund für ein vorzeitiges Lebensende in der Fremde. Zweifelsfrei ist das Exil und die Verbannung eine Extremsituation, die sich nicht so einfach zum exemplarischen Leitbild für das Verhältnis des Menschen zu seiner räumlichen und kulturellen Umgebung im Allgemeinen machen lässt. Jedoch zeigen die Texte und Gedanken vieler Autoren aus dem Exil, dass sie in besonders intensiver Weise das Thema Heimat in den Blick nehmen. Sie beschreiben und denken einen Verlust, der ohne den Entzug und die Verhinderung kaum als solcher in den Fokus gerückt worden wäre. Ich komme zu meinem ersten Punkt: Heimatgeschichte und semantische Entwicklung. Heimat ist in mancherlei Hinsicht ein belastetes und beladenes Wort. Es schwingt hin und her zwischen trachtentragender Dorfgemeinschaft und naturlandschaftlichem Idyll einerseits sowie zwischen verlassenem Sehnsuchtsort und tiefer Vergangenheit andererseits. Dabei meint Heimat im mittelhochdeutschen Heimut zunächst so viel wie Eigentum an Haus und Grund. Eine Heimat ist der fest umrissene und beschriebene Besitz an Haus, Grund und Boden. Es gab ein Heimatrecht, das die rechtlich verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde bedeutete. Bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes galt das Heimatrecht in vielen deutschen Staaten als Grundbedingung für alle personengebundenen Rechtsbefugnisse. Mitte des 19. Jahrhunderts verschwindet das Heimatrecht aus den Gesetzestexten und das Wort Heimat wird zunehmend frei für Sinnstiftungen, die Ausprägung einer intensiven Bindung an Ort, Zeit und Sprache ausmachen. Ein besonders hohes Gewicht liegt hierbei auf der räumlichen Dimension, die sich in mehr oder weniger klar umrissenen Grenzen hält. Aber auch die Zeit als gesellschaftliche Umgangsform und als Erinnerungen tragende Dimension ist wesentlicher Bestandteil des Heimatbegriffes. Und dieses gilt zweifelsfrei überdies für die jeweilige Sprache oder den jeweiligen Dialekt, die konstitutiv für das sind, was wir Heimat nennen. Die Prägung von Heimat durch Raum, Zeit und Sprache findet sich allerdings nicht im Bunde mit einer dynamischen und auf rasante Veränderung setzende Verfassung dieser drei Parameter. Heimat wird im 19. Jahrhundert eher zum semantischen Hort der Beharrung und der Bewahrung, aber auch der Emanzipation. Der Begriff stemmt sich zunehmend gegen die industrielle Entwicklung und der durch diese veranlasste starke Veränderung traditioneller sozialer und politischer Strukturen. So gewahrt insbesondere das Bürgertum Mitte des 19. Jahrhunderts im Heimatbegriff eine Emanzipationsforderung gegenüber dem Obrigkeitsstaat. In dieser historischen Phase erhält das deutsche Wort Heimat seine spezifisch kulturelle Prägung. Die weitere begriffsgeschichtliche Entwicklung, die sich hier nur anläuten lässt, das ist noch etwas komplizierter und sollte umfangreicher natürlich reflektiert werden, aber die begriffsgeschichtliche Entwicklung verläuft dann über eine zunehmende Gleichsetzung von Heimat und Vaterland. Diese mündet Anfang des 20. Jahrhunderts in ein nationalstaatlich rückwärtsgewandtes Identifikationsangebot an die verarmten und entwurzelten Massen der Industriegesellschaft ein. Diskurs und Kultur der Heimat spielten auch in den Anfangsjahren des Dritten Reiches eine besondere Rolle, da sich durch die Heimatsehnsucht die Bindung an Blut und Boden forcierte. Allerdings gab es in der NS-Zeit eine eher widersprüchliche Beziehung zum Topos Heimat. Denn willkommen war sie nur dort, wo sie die Expansionsambitionen der NS-Eliten unterstützte. Dort aber, wo Heimat eher im Sinne einer starken Bindung an die vielen unterschiedlichen Regionen in Deutschland verstanden wurde, stand sie der Herrschaftsideologie der Nationalsozialisten im Weg. Die vereinheitlichende Gleichschaltung, die damit verknüpfte zentrale Steuerung, mussten in einer regionalistischen Heimatbindung eine subtile Bedrohung ausmachen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Begriff Heimat mit durchaus neuartigen Semantiken aufgeladen. Zunehmend tritt Heimat als Verlust von alter Wohnung und Stadt durch die Millionen Geflüchteten und Vertriebenen in den Mittelpunkt. Es entsteht eine kulturindustrielle Produktion und Reproduktion von Heimatdevotionalien, die das Verlorengegangene ehemals in visueller und sprachlicher Form neu und schöner wiedererstehen lassen. In Hinblick auf die Beschreibung und die diskursive Schöpfung dessen, was wir Heimat nennen, war die Nachkriegszeit extrem produktiv und dies nicht nur in kulturindustrieller Hinsicht. Die mit der damaligen Heimatlosigkeit gestiftete Auseinandersetzung wurde nach einer kurzen Unterbrechung, etwa in den 60er Jahren, wieder aufgenommen und erhält noch heute interessante Impulse. Es kommt hier die dem Heimatbezug ohnehin innewohnende zeitliche Nachträglichkeit nunmehr aus einer anderen Perspektive zum Zuge. Heimat entsteht erst als Spur eines Diskurses der Flucht und Neuankunft. Heimat scheint verstrickt in eine Vorvergangenheit, die niemals Realität war und sein konnte. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, überschrieben mit die Heimat der anderen. Allerdings birgt das Versprechen über die Heimat aus der Perspektive der Heimatlosigkeit sehr unterschiedliche Zugänge. Die reflexiv-kritische Perspektive Arendts bedenkt die von ihr und vielen anderen erfahrene Verfolgung und Exilierung. In anderer Weise vom Heimatentzug betroffen waren die vielen aus dem östlichen Mitteleuropa vertriebenen Deutschen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg einen neuen Lebensort suchen mussten. Auch hier erfährt die verlorene Heimat aus der Verdrängung in die Heimatlosigkeit, gewissermaßen après coup, nach dem Schlag, eine eigentümliche Beschreibung und Thematisierung. Ein besonders anschauliches und dicht erzähltes Beispiel dieser zeitlich diskursiven Paradoxie, so würde ich es nennen, findet sich in der Autobiografie von Rosemarie Bouvier. Sie schildert ihre Nachkriegskindheit in einem Flüchtlingslager im hessischen Obersuhl. Die erst nach dem Krieg 1947 geborene Autorin erzählt in ihrer Erinnerung von dem Aufwachsen unter geflüchteten Donauschwaben aus dem Banat, einer Region des heutigen Serbien. Der bemerkenswerte Titel ihres Berichtes lautet: Heimat ist das, wovon die anderen reden. Der besondere, wenngleich vermutlich doch nicht so seltene, Umstand ihrer Kindheit in dem Barackenlager in Obersuhl war, dass ein großer Teil der Bewohner des ehemaligen Dorfes Brestovac aus dem Batschka in dem Lager in Hessen eine neue Unterkunft fand. Nach und nach erhielt das Lager den Charakter eines richtigen Dorfes mit selbst erbauter Kirche, Gemeindeversammlung und Dorffesten, ganz so wie es im Banat auch war. Nach und nach doch fanden sich durch die Erzählung und auch die Alltagsgespräche der Erwachsenen oft Bezugnahmen auf die verlassene Heimat. Rosemarie kennt diese Heimat nicht. Sie wächst auf in einer sprachlich vom Dialekt der Banater Schwaben bestimmten Erinnerungskultur. Sie lebt in einem Zwischenreich zwischen Dohaus und der Home. Dohaus benennt das neue hier, Obersuhl in Hessen, und der Home ist der Banater schwäbische Ausdruck für daheim. Sie wird von den Erwachsenen gerügt, wenn sie der Home sagt. Aber du bist doch gar nicht von der Home. Du warst nie dort. Du bist doch in Dohaus auf die Welt gekommen. Nun hat sie gleichwohl Anteil an den Gesprächen und Erzählungen der Erwachsenen, deren Bilder für sie zu einer ganz eigenen Welt in einer selbst nicht erlebten Vergangenheit werden. Jedoch ist diese Welt durch die Erwachsenen auch präsent und real. Sie lebt zwischen hier und dort, zwischen Dohaus und der Home, wie auch zwischen jetzt und damals, einem der Home und damals, das erst in der Gegenwart als Spur einer auf immer verlorenen Zeit entsteht. Mit zunehmendem Alter beginnt Rosemarie, die in den Erzählungen und Berichten der Erwachsenen verborgenen Geheimnisse und versteckten Botschaften wahrzunehmen und zu dechiffrieren. Neben dem allzu offensichtlichen der Vergangenheit der Home gibt es eine verschwiegene und durch Lügen versteckte Vergangenheit. Denn nicht wenige der Brestovacer Männer haben sich bei der Waffen-SS zur Konzentrationslagerbewachung und in Sondereinsatzgruppen an der Front gemeldet. Also in Klammern, es ist in der Historiografie des Dritten Reiches ein bekannter Umstand, dass die SS verstärkt Männer aus den reichsfernen Gebieten angeworben hat, da ihnen der Ruf vorauseilte, dass sie besonders regimetreu und dem Führer ergeben gewesen sind. Gewissheit hierüber erhielt Rosemarie Bouvier allerdings erst durch Recherchen, die sie als erwachsene Frau durchführte. Aber sie verfolgte dabei Spuren, die in ihrer Kindheit im Flüchtlingslager gelegt worden waren. Es waren halb verdeckte, halb angedeutete und nachlässig zurückgelassene Spuren, die ihre Erinnerung an eine Zeit und einen Ort prägten, welche sie nie erlebt hatte. Das Mädchen erfährt die Heimat als das Verlorene, unwiederbringlich in der Vergangenheit Verschwundene. Heimat entsteht, und dies geschieht hier in einer eigenartigen Paradigmatik, entsteht erst im Entzug und in gleichzeitiger Erfahrung der Erzählung der Heimatlosigkeit. In und aus der Zeit der Heimatlosigkeit entsteht eine Zeit der imaginären Vertrautheit in der Sprache und Ort eines tiefen Einst, näher und heimischer scheinen als die erlebte Gegenwart. Und dies ist bemerkenswerterweise auch dann der Fall, wenn in dieser in der Heimatlosigkeit entfalteten Vertrautheit der Heimat Residuen eines unheimlichen und bedrohlichen hausen. Es scheint, als gäben die Spuren dieses Unheimlichen dem Heimatlichen geradezu eine Kontur, die es an Wirklichkeitsnähe gewinnen ließe. In besonderer Weise und mit einer eigentümlichen Koinzidenz gilt für diese Kindheitserfahrung, was Ernst Bloch zu einer zentralen und allgemeinen Erfahrung am Ende seines dritten Bandes des Prinzip Hoffnungs erhebt. So entsteht, schreibt er dort, in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Zitat Ende. Das, worin noch niemand war, taucht in der Kindheit auf. Eine Kindheit, die lebensweltlich vorbereitet, was sich später erst dem Bewusstsein und der Thematisierung als zugänglich erweist. Die Heimat taucht auf als originär unzugängliche, geschaffen und beäugt aus einer Nachträglichkeit, die selbst zutiefst erschüttert und entwurzelt ist. Der sprachliche Zugriff auf dieses originär unzugängliche einer Nirgendwo-Heimat geschieht aus einem supplementierten Text heraus, also einem ergänzenden Text heraus, der nach seinem Original sucht, aber es nicht finden kann. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine Übertragung, die mit jedem neuen Versuch eine Rückübersetzung und Rekonstruktion des Ursprünglichen nur umso weiter sich von ihm entfernt. In der Erzählung jener Kindheitserinnerungen findet zudem eine zweifache Übersetzung statt. Erstens sind es die Eltern, die in Brestovac zu Hause waren und nach der Vertreibung die Heimat erinnernd dekonstruieren. Und zweitens sind es die Kinder, die ohne den realen Bezug zur verlorenen Heimat an der Donau eine Heimat imaginieren, die sie nie gesehen haben. Ich komme zu meinem dritten Punkt, die nicht rekonstruierbare Heimat. Dabei scheint dem deutschen Wort Heimat eine Unübersetzbarkeit ohnehin innezuwohnen. Nur unter weitgehendem Verlust oder Neubildung seiner Semantik, also seiner Bedeutung, lässt es sich in andere Sprachen übertragen. Ins Englische würde es entweder durch Home oder Native Place übertragen, was wiederum ins Deutsche übertragen, einerseits Haus, Heim, Obdach, also Home, oder andererseits Geburtsort oder Herkunftsort, also Native Place, bedeutet. Der Unterschied zwischen Heim und Heimat in der deutschen Sprache ist ein entscheidender, der die Geborgenheit der häuslichen Unterkunft von den kulturellen, zeitlichen und räumlichen, sprachlichen Bedingungen der menschlichen Existenz trennt. Heimat ist zweifelsfrei anderes und mehr als nur der Ort der Geburt oder Herkunft. Im Hinblick auf den englischen Ausdruck Home spiegelt sich dies auch in der Negation wider. Being homeless meint nicht etwa heimatlos sein, sondern beschränkt sich auf das Obdachlossein. Es fehlt den Übertragungen ins Englische die Spannweite der Ligaturen durch räumliche Einbettung, zeitliche Verflechtung und kulturelle Konstitution. Ganz ähnlich, wenngleich etwas verschoben, verhält es sich mit den Übersetzungsmöglichkeiten ins Französische. Heimat lässt sich mit Pays oder Pays Natal Origine übertragen. Ähnlich wie im Englischen liegt der Schwerpunkt auf dem Geburts- oder Herkunftsort. Auch die Übertragung durch La Patrie berührt nur einen kleinen Teilbereich der Bedeutung des deutschen Wortes Heimat und ließe sich zudem nur auf eine, wie oben deutlich wurde, späte begriffsgeschichtliche Phase beziehen. Interessanter ist im Französischen die Übersetzung durch Le Refuge, was so viel wie Zufluchtsort oder Rückzugsort meint. Auch hier wird eine zwar wichtige Partialbedeutung von Heimat berührt, aber deren Komplexität würde sich in der Übertragung auflösen. Nun haben wir es hier mit einer eigenartigen Doppelung und Verschränkung im Hinblick auf das Übersetzungsgeschehen zu tun. Denn zu dieser soeben skizzierten, beispielhaften sprachlichen Übertragbarkeit des deutschen Wortes Heimat gesellt sich eine eher raumzeitlich kultureller Übersetzungsvorgang. In diesem vollzieht sich, wie in der biografischen Erzählung von Rosemarie Bouvier deutlich wurde, eine Übersetzung der alten Heimat von der Home in die neue. Die Sprache, die stellt eine Erleichterung dar, ist noch die alte, anders als bei Hannah Arendt, die mit der Sprache auch den unmittelbaren Zugang zu ihrer neuen Umgebung verliert. Für beide aber haben sich die Umgebung und die Zeit in radikaler Weise gewandelt. Es findet eine imaginäre Kreation der alten Heimat durch die Heimatlosigkeit hindurch statt. Etwas anders gelagert wäre es, würde man eine weitgehend frei gewählte Bemühung um einen Neuanfang in einer Wahlheimat annehmen. Die alte Heimat wäre auch hier Paradigma und Ausgangspunkt für die Übertragung, aber sie würde vermutlich nicht als jener idealisierte Sehnsuchtsort auftreten. Da Sprache für das, was wir Heimat nennen, konstitutiv ist, verschlingen sich diese Ebenen fortdauernd ineinander. Als sprachmächtige Wesen sind wir immer auch und zugleich in einem Raum verankert. Dieser Raum ist nie bloß ein geografischer oder physikalischer Raum. Er ist vielmehr zuerst ein leiblich-affektiv erfahrener Lebensraum und mit diesem einhergehend ein Kommunikations- und Handlungsraum. Heimwelt und Heimat wohnt daher nichts natürlich einfach Gegebenes inne. Sie wird immer schon durch die sprachliche, handelnde, leibliche Existenz der Menschen gestaltet und geformt. Der leiblich verankerte Kommunikations- und Handlungsraum bildet einen Ort, von dem aus ich fortgehen und an dem ich die anderen empfangen kann. Es ist ein Ort und nichts spricht dagegen, finde ich, dass wir diesen Ort mit dem komplizierten und schillernden Wort Heimat benennen. Also es ist ein Ort, an dem Menschen in Geschichten und symbolische Ereignisse verstrickt sind. So unübersetzbar diese Verstrickungen in andere Sprachen und andere Orte sind, so sehr fordert und verlangt die Begegnung mit dem Fremden eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt und dem lange unhinterfragten Vertrauen und dem Vertrauten. Die Entdeckung einer fremden Welt erst lässt mich die Sprache und den Ort meiner Heimwelt erfahren. Und eine solche Entdeckung vollzieht sich nicht nur durch Flucht, Vertreibung oder eine Reise in andere Länder. Sie lässt sich auch erfahren durch die rasche Veränderung der eigenen Lebenswelt. Erst das Eintauchen in die Fangnetze der fremden Kultur oder die Begegnung mit ihr in der eigenen Umgebung lässt mich einen Blick auf die Differenzen zwischen eigenem und Fremden erahnen. Diese Differenzen sind verantwortlich dafür, dass ich mich, wie Heidegger sagt, in der Sprache auf dem Heimweg befinde. Aber nicht allein in der Sprache existieren wir Menschen in einer Art Doppelstruktur. Wir sind nach Heidegger aufgespannt zwischen dem Heimischen und dem Unheimischen. Das heißt, dass wir einerseits wohnen und dabei in unserer jeweiligen Bleibe verharrend gebunden leben und dass wir andererseits von dieser Bleibe, dem Ort des Wohnens, fortgehen, entweder um Alltäglichem nachzugehen oder zu größeren Reisen und Lebenswegen aufzubrechen. Letztere menschliche Eigenart ließe sich als das Weghafte des menschlichen Wesens beschreiben. Das Wohnen und die Bindung an einem bestimmten Ort gibt dem Menschen Sicherheit und Vertrauen. Zugleich aber steht dieser leiblich erfahrene Wohnraum in Beziehung zu einer nahen und ferneren Umgebung. Zumeist kehren wir auf unseren Wegen und Umwegen von dort her wieder in unsere Bleibe zurück und haben dadurch etwas von den fremden Orten und Erlebnissen mitgenommen, das von nun an das eigene und unseren zentrierten Ort verändert und unmerklich verschiebt. Aber bei einem einmaligen Fortgehen lassen wir es nicht bewenden. Vielmehr ist die Beziehung zwischen Fortgehen und Zurückkommen in unsere vertraute Umgebung die Grundverfasstheit unserer Existenz. Dieser Prozess des Aufbrechens und Zurückkommens ist dem menschlichen Individuum allerdings nicht äußerlich. Vielmehr macht der Weg zum anderen und das anschließende Zurückkommen nebst der damit verbundenen Suche und Veränderung des Ausgangsortes den Kern der menschlichen Selbstbeziehung aus. Wir sind permanent im Umweg über den anderen und die Fremden auf dem Weg zu uns selbst. Nicht selten nehmen diese Wege und Umwege labyrinthische Züge an und führen uns manchmal auf Irrwege, die wir nicht so leicht wieder verlassen können. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Heimat als Aneignungs- und Begegnungsort. Ein Weg, der uns zu uns selbst und zur innigen Verbundenheit und Bejahung mit dem Heimischen zurückführt, kann in ein offenes, positives Verhältnis zur Heimat in Erinnerung und Darstellung einmünden. Grundsätzlich jedoch gilt, in der Begegnung mit dem Fremden und Unvertrauten erst treffe ich auf eine Welt, die mich im Nachhinein auf meine sprachlich-kulturelle Herkunft und räumliche Heimat stoßen lässt. Dies bedeutet auch, dass erst in der Krise des dauerhaften Entzugs die Heimat zu jenem Sehnsuchtsort wird, zu dem sie immer wieder verklärt worden ist. Hierbei stellt sich gleichwohl die Frage, ob ein mehr oder weniger an Ungeborgenheit und Heimatschwund zur Verklärung der Heimwelt beitragen kann. Einige spricht dafür, dass die vielfältige Unbehaustheit des Menschen in der Moderne durch die Industrialisierung beginnend im 19. Jahrhundert, die weitgehende Veränderung der Natur, der Dörfer, der Städte, durch die Bedrohung der ökologischen Lebensgrundlagen, die verheerenden Kriege im 20. Jahrhundert, die Beschleunigung der alltäglichen Zeit und die zunehmende Mobilität hervorgebracht wurde. Die zeitliche Analogie des Entstehens der Moderne und des modernen Heimatbegriffes sprechen für diese Annahme. Die rasanten Veränderungen der individuellen und kollektiven Lebenswelten werden erfahren als Schwund und Erosion der Heimat. Erklärt wird hierdurch zweifelsohne noch nicht, warum es mit der Idealisierung der heimatlichen Welt und Vergangenheit immer auch zu einer Vergötterung des Ortes und der Herkunft kam. Wenn Heimat zum heiligen Boden wird und von den vermeintlichen Autochtonen als ausschließender Besitz reklamiert wird, sollten wir mit Bernhard Waldenfels von einer pathologischen Konzentrik sprechen. Ich zitiere: Die Zentrierung steigert sich zur Überzentrierung, das Hier als Ausgangspunkt mannigfacher Bewegung verfestigt sich zu einem fixen Hier. Die Strukturen werden auf den überkommenen Stand eingefroren. Das Eigene wird abgeschirmt gegen Fremdes, das gleichzeitig ins Feindliche hinüberschillert. Dieser Regress nimmt nicht nur die belächelnswerten Züge des Pfahlbürgertums, des Philistertums oder des Provinzialismus an, er zeigt sich überhitzt, aggressiv, affektiv überladen. Die Heimat wird zur Projektionsfläche regressiver Triebentladung. Zitat Ende. Es geht dabei um die zwanghafte Forcierung einer Reinheit, die notwendig zur Ausgrenzung des Fremden führt. Einem solchen Hinausdrängen und Abschließen gegenüber dem Unbekannten und Unvertrauten wohnt eine extreme Form an Gewaltsamkeit inne. Begleitet wird eine solch pathologische Konzentrik von einem Dünkel, der, wie Siegfried Lenz in seinem Roman Heimatmuseum schreibt, aus Ursprüngen kommt. Der Hochmut, der sich Bestätigung bei den Quellen holt. Doch zu einer solchen Ursprungsmystik und Heimatduselei muss es nicht zwangsläufig kommen. Ohne Zweifel tauchen sie immer wieder von Zeit zu Zeit aus den dumpfen Niederungen völkischer Parteiungen auf. Aber sie bleibt, wie sich immer wieder zeigt und beschreiben lässt, nur eine Option von vielen im Umgang mit dem erfahrenen Heimatschwund. Auf den In der Moderne allenthalben erfahrbaren Heimatentzug wird auch durch einen ebenfalls sehr traditionsreichen Kosmopolitismus geantwortet. Neben den in der Geschichte stark reflektierten Formen eines Weltbürgertums, die nicht selten an die antike Stoa anknüpfen, gibt es Absagen an eine Heimatbindung überhaupt, bei Hannah Arendt. Oder, wie in jüngerer Zeit, eine Art purer Globalismus, der sich im digitalen Zeitalter von jeder Ortsbindung befreit sieht. Letzterer liegt eine Haltung zugrunde, die sich von der leiblichen Bindung an eine räumliche Bleibe vollständig enthoben wähnt. Zu Hause ist ein solcher Raum- und Ortsbezug überall und nirgends. Ein solcher Entbindungswunsch mündet in einer totalen Dezentralisierungsbehauptung, die letztendlich nur eine andere fehlgehende Replik auf den erlebten Heimatschwund ist. Die Geflüchteten und Heimatlosen, nicht nur diejenigen des Abendlandes, wissen gut von jenen Sehnsuchtsorten einer vergangenen Kindheit in ihren Sprachen zu erzählen. Von diesen Gefühlen und Vertrautheitswünschen vermag kein Kosmopolitismus und keine Multilingualität zu befreien. Und die moderne Bi- oder Multilokalität macht die Ferne nicht verschwinden. Es handelt sich um eine Vertrautheit und eine Ferne, die in der Begegnung mit fremden Kulturen auch in der eigenen gewohnten Umgebung und Lebenswelt aufblitzen. Auf einen solchen räumlichen, kulturellen und sozialen Bindungswunsch zu antworten, hieße, alte oder neue Heimat offensiv anzueignen, den Heimweg, auf dem wir immer sind, aktiv und verantwortlich mitzugestalten. Dies setzt ein Handeln im öffentlichen Raum voraus, das die Offenheit und Vielfalt menschlicher Gemeinschaften nicht nur in den Blick nimmt, sondern auch als konstitutive Bedingung sozialer und politischer Ordnung begreift. Nur so ließe sich die Verwandlung der Welt in Nichtorte, das sind nach Marc Auger Orte, die einander immer mehr gleichen und wahrhaftige Begegnungen zwischen Menschen unmöglich machen, so ließe sich also die Verwandlung der Welt in Nichtorte durch eine Sensibilisierung für ihre jeweilige heimatliche Differenz aufhalten. Nur so vermeiden wir, dass die Mobilen zwangsläufig die Gewinner und die Immobilen die Verlierer dieser neuen heimatlosen Welt werden. Wenn wir Heimat als Diskurs- und Dialograum und nicht als hermetisch abgeriegeltes und umzäuntes Territorium entwerfen, ließen sich Orte der Nähe und sozialen Vertrautheit neu gestalten. Es gehört nämlich auch zur Signatur der Moderne, dass der Blick auf die eigene Kultur und die heimische Lebenswelt von der Offenheit der Übergänge und des damit verbundenen Suchens bestimmt ist. Und wenn mit Ernst Bloch Heimat umrissen wird als derjenige Ort, worin noch niemand war, dann gilt es, Spuren und Ahnungen eines Ereignisses freizulegen, das uns an den Beginn eines gemeinsamen Handelns erinnert. Ich danke Ihnen sehr fürs geduldige Zuhören. Professor Alfred Hirsch führte uns durch den Heimatbegriff und die Jahrhunderte, in denen sich dieser immer wieder gewandelt hat. Er lehrt Philosophie an der Universität Wittenherdecke und sprach in der Reihe Heimatklang Raum am KWI Essen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.